Weißt du eigentlich, mit wem du hier redest? Was glaubst du denn, wer hier vor dir steht? Weißt du, wie viel ich im Jahr verdiene? Selbst wenn ich es dir sagen würde, würdest du es mir nicht glauben. Du hast ganz klar keinen Schimmer, mit wem du es zu tun hast. Deshalb will ich es dir verraten. Ich bin nicht in Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr. Einer öffnet die Haustür und wird erschossen. Und du meinst, das wäre ich? Nein. Ich bin derjenige, der bei ihm klopft. Derjenige, der bei ihm klopft.